Schlappen gehe. Ich will aufstehen und in ihr Schlappen gehen. Thank you. wunden mich die Wächter, die in der Stadt umgeben. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? In meiner Seelenliebe. Da fand ich war.